Der Vortrag gleich hat drei Teile. Das eine ist, dass ich einleitend den angegebenen Vortragstitel Neoliberaler Anti-Utopismus und Unwirklichkeit übersetze. Dann, das Wort Neoliberalismus kommt ja schon drin vor, werde ich die eben angekündigten Dogmen des Neoliberalismus vortragen. Und zwar immer nach der Theorie und nach dem theoretischen Vordenker Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992. Und deshalb Herrn Hayek, weil der für den Neoliberalismus ungefähr das ist, was Adam Smith für den klassischen Liberalismus ist. Also der Vordenker schlechthin aus Wien, weil er an den neoliberalen Universitäten gelehrt hat, an den Zentren des Neoliberalismus in Wien, in London, in Chicago und in Freiburg, weil auf seine Initiative der Club der Neoliberalen gegründet wurde, die Montpellerin Society 1947. Da hat er auch den Gründungsvortrag gehalten. Und er hat als erster Neoliberaler 1974, und zwar nicht zufällig 1974, sondern weil das gewissermaßen der Beginn auch der Durchsetzung neoliberaler Politik gewesen ist, den Nobelpreis der Schwedischen Reichsbank bekommen für Wirtschaftswissenschaften. Und zwar dann zusammen mit einem Vertreter des alten ökonomischen Systems, das dann untergegangen ist. Und zwei Jahre später hat sein, das muss man so sagen, Glaubensbruder, weil der Neoliberalismus kommt daher als Glaubensbekenntnis und nicht als Theorie eigentlich, sondern als Kollektivmeinung, hat also Milton Friedman 1976 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Und zwar genau in den Jahren, in denen er, das ist auch typisch für die Theorie, die chilenische Militärdiktatur von Augusto Pinochet beraten hat, außerordentlich aktiv und mehrere Jahre lang, also in den Zeiten, in den Hochzeiten des Terrors in Chile. Und wenige Jahre später hat die Montpellerin Society in Santiago de Chile nochmal eine Tagung abgehalten und dabei hat nicht Friedman, der vorher sich aktiv beteiligt hat, sondern Hayek nochmal die theoretische Begründung für das nachgeliefert, was damals chilenische Ökonomen einen ökonomischen Völkermord genannt haben. Der dritte Teil bezieht sich dann auf die praktische Umsetzung des Neoliberalismus, einerseits im gemeinsamen Markt der Europäischen Union, in der Globalisierung und vor allen Dingen in der Kritik, der neoliberalen Kritik des Neoliberalismus, das klingt etwas paradox, in dem, was man heute zu Recht Rechtspopulismus nennt. Also einmal die Übersetzung des Titels, die Dogmen des Neoliberalismus und drittens, was ist eigentlich Rechtspopulismus? Da wird ja immer gesagt in den Medien, es sei Neoliberalismus plus Fremdenfeindlichkeit, so etwas wischiwaschi, dass zum Neoliberalismus Fremdenfeindlichkeit dazugehört, wird eigentlich eher nicht erwähnt. Das würde ich ganz gern deutlich machen. Gut, zum Titel. Neoliberalismus, neoliberaler Anti-Utopismus und Unwirklichkeit. Also da könnte man jetzt bei der Unwirklichkeit in der Alterssprache ansetzen und sagen, was ist wirklich, was ist unwirklich. Dass es Situationen gibt, die einem unwirklich erscheinen, ist in der Sprache verankert, dass man dies oder jenes für unwirklich hält, irgendwie für traumhaft, einen guten Traum, einen Schlaftraum, einen antizipierenden Wachtraum, wie Herr Floch gesagt hat, also eine Wunschvorstellung über einen besseren Zustand. Was wäre das? Es gibt so einen klassischen Satz, der wird in dem Fall immer zitiert und relativ häufig dann als Apologie bestehender Verhältnisse zitiert. Das ist vom Philosophen Hegel 1821 in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts. Und zwar der Satz, was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Man kann das so lesen, wenn man nicht weiter nachdenkt und sich mit Hegel auch nicht weiter auseinandersetzen möchte. Kann man sagen, gut, das ist, er erklärt alles, was wirklich ist, für vernünftig, das heißt, das, was der Fall ist. Nun ist es bei den Philosophen, die die Theorie oder die Erkenntnistheorie dessen, was der Fall ist, so, dass sie sagen, das wissen wir auch nicht. Also was ist eine Tatsache? Der Begründer der Tatsachenphilosophie des Positivismus, Auguste Comte, hat das mal so ausgedrückt, dass er sagt, was eine Tatsache ist, wir gründen unsere Erkenntnis auf Tatsachen. Aber das ist eher eine Erkenntnisutopie, weil wir nicht einmal die einfachsten Dinge festhalten könnten, ohne einen Begriff und ohne eine Theorie davon. Und deshalb sind alle Theorien Versuche der Annäherung an Tatsachen, ohne dass wir je hinkommen. Also es ist etwas, was das Ziel jeder Erkenntnis wäre, nach dieser positivistischen Philosophie. Das ist bei Darwin nicht das Ziel jeder Philosophie natürlich. Aber man kommt da nie richtig hin. Und wenn man das Ganze übersetzt im 20. Jahrhundert, gibt es eine große erkenntnistheoretische Auseinandersetzung in Wien, auch in Wien. In Wien hat viel stattgefunden in den 20er Jahren. Und zwar gab es den Wiener Kreis, den logischen Positivismus. Und da hat man überlegt, ob es überhaupt irgendeine Aussage geben könnte, über irgendein Sachverhalt eine Aussage geben könnte, die absolut theoriefrei ist, sogenannte Protokollsätze. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich nehme jetzt ein Sachverhalt, wie ich nehme diesen Stift hoch und habe da gewissermaßen eine Basishandlung, die ich absolut theoriefrei als Tatsache feststellen kann. Da wird niemand dran zweifeln. Und aus dieser Tatsachenfeststellung kann ich dann über Induktion allgemeine Aussagen und Theorien herleiten. In Wien kam postwendend die Antwort darauf von und viel folgenreicher. Also außer ganz kruden empirischen Soziologen verfolgt niemand diese Induktionsmethode oder glaubt daran noch. Also Karl Raimund Popper, der sagt, nein, das ist genau falsch. Also an die Stelle der Tatsachenfeststellung und der Verifikation und der Induktion zu allgemeinen Aussagen müsste man stellen die Aufstellung von Theorien als Hypothesen, die Deduktion von empirisch überprüfbaren Aussagen und die Falsifikation, also statt Verifikation Falsifikation, statt Induktion Deduktion. Aber das Ziel ist auch, irgendwie heranzukommen an das, was Tatsachen heißt, ohne dass man weiß, was es eigentlich ist. Also auch eine Annäherung an solche Dinge. Und bevor man das nicht weiß, erscheint die Welt der Tatsachen immer in irgendeiner Weise begrifflich, subjektiv präformiert und in dem Sinne als Täuschung. Man ist nicht ganz in der Wahrheit und kommt da auch nicht ganz hin. Das ist eine uralte Frage. Also man könnte fast sagen, damit beginnt die Philosophie in Griechenland schon mit dieser Frage, was ist eigentlich wirklich, hätte man nicht gefragt, aber was ist eigentlich wahr? Weil man angefangen hat, sich mit einer Erfahrung auseinanderzusetzen, nämlich der Täuschung, dem Unterschied zwischen Wahrheit und Täuschung. Es gibt eine ganze Reihe von Aphorismen von Heraklit aus Ephesus, 550 vor Christus, die von der Täuschung berichten. Und zwar davon, dass er für sich beansprucht, das ist zu der Zeit, das ist ihre Zeit in Gedanken erfasst, das ist zu der Zeit offenbar ein schlüssiges Argument, dass ihm die Götter mitgeteilt haben, dass der göttliche Logos die Welt durchherrscht und von ihm allein erkannt werden könnte, weshalb er dann auch seine Aphorismensammlung in einem Tempel hinterlegt hat und nicht den Menschen übergeben hat, die je in ihren eigenen Einsichten und Meinungen leben und in der Täuschung leben. Da gibt es so schöne Sätze wie: Wachend sind sie schlafend oder anwesend sind sie abwesend und ähnliches. Also, dass die Menschen in der Täuschung leben und da auch nicht herauskommen, weil sie der göttlichen Weisheit, das heißt letztlich Zeus, nicht teilhaftig werden können. Und diese göttliche Weisheit zielt darauf, nicht, dass man das Wahre erkennt, sondern vor allen Dingen, dass man wahrhaft handelt. Das heißt, die Vorstellung ist, dass die wahre Theorie nicht das Ziel der Erkenntnis ist, sondern ein wahres Leben, eine wahre Lebenspraxis. Das ist das A und O, das ist das, was die Griechen interessiert. Und in dem Sinne ist der Wahrheitsanspruch immer der Versuch, über die bestehende, in der Umgangssprache jetzt formuliert, über die bestehenden Verhältnisse, Realitäten hinaus, einen Wahrheitsanspruch, der darüber hinausgeht, zu haben. Utopisch wird das erst dann, als dieser Begriff erfunden wird, das ist hier wahrscheinlich in der Vorlesungsreihe auch vorgetragen worden, bei Thomas Morus in seinem Büchlein über den Staat Utopia, wo es darum geht, dass die englischen Verhältnisse, sehr kurz gesagt, von höchster Ungerechtigkeit sind, wegen der großen sozialen Gegensätze von Armut und Reichtum, wegen der Landvertreibung, der Vagabundiererei und Ähnlichem. Und gegen dieses englische Recht, das Unrecht sei, eine höhere Gerechtigkeit gesetzt wird, die man aus dem Lande Utopia hat. Und das Land Utopia zeichnet sich dadurch aus, dass es gewissermaßen Gottesland ist. Das heißt, es ist der Anspruch, die göttliche Weisheit doch zu erkennen, damit die irdische Realität zu überschreiten, utopisch. Und das, was dort irdisch als wirklich gilt, als unwirklich, als ungerecht, als unwahr zu bezeichnen, im Interesse einer wahren Lebenspraxis, einer vernünftigen Wirklichkeit, einer utopischen Wirklichkeit. In dem Sinne ist der Neoliberalismus bei der Titelübersetzung hier, also der neoliberale Anti-Utopismus, dann ein System der Unwirklichkeit, in dem Sinne, dass dieser Neoliberalismus ein grundlegendes Dogma hat. Die Welt als Ganze ist unerkennbar und deshalb irrational. Und wenn es irgendwo Rationalität gibt, dann nicht in den allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern nur bei den einzelnen Menschen in dem kleinen Kreis ihres Lebens und sonst gar nichts. Also ein ganz bronierter Rationalismus, also so, als würden wir einen ganz kleinen Kreis haben unseres Hauses, unsere allernächsten Freunde und mehr wissen wir überhaupt nicht. Und da herrscht Rationalität und sonst ist Irrationalität. Und wenn es in diesem Sinne völlig unmöglich ist, eine Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse zu haben, weil sie irrational sind, dann heißt es, man kann sie nicht überschreiten. Diese irrationalen Verhältnisse sind Verhältnisse einer systematischen Erinnerungslosigkeit. Das ist insbesondere für Deutschland nach 1945 interessant gewesen. Und zweitens sind das Verhältnisse ohne die Möglichkeit, eines utopischen Vorscheins einer besseren Welt. Also was Marx mal gesagt hat, ohne Aussicht auf den Verein freier Menschen. Das, was ist, ist alles. Und deshalb, weil es alles ist, weiß man nicht mal dies. Und deshalb sagen die Neoliberalen, weil ich das Ganze nicht erkennen kann, ist unsere Theorie nur eine Meinung. Den Unterschied zwischen Wahrheit und Täuschung kennen wir gar nicht. Unsere Theorie ist eine Meinung. Und wenn wir sie annehmlich machen wollen, dann nicht durch das bessere Argument, wie man das liberal denken könnte, sondern durch Propaganda. Es ist also in dem Sinne eine Antitheorie gewissermaßen, die alles, was bis dahin Theorie geheißen hat, also auf den Müllhaufen der Geschichte wirft und deshalb auch alle Utopien auf den Müllhaufen der Geschichte. Nun kann man sich fragen, wie setzt sich sowas durch? Das ist die herausragende Frage. Leute in meinem Alter haben es ja erlebt, wie sich das durchgesetzt hat und irgendwie auch nicht. Also man konnte es erleben, 1973 beim Militärputsch in Chile und kurz danach, und da konnte man zum ersten Mal lernen, obwohl es die Theorie des Neoliberalismus ungefähr seit 1940 gibt, aber konnte man zum ersten Mal lernen, was Neoliberalismus heißen könnte. Freie Märkte, kein Sozialstaat, Gewerkschaften, Gewerkschafter ins Gefängnis, Sozialisten ermordet und ähnliches. Das war ungefähr die Logik und das hat ja Zehntausende von Menschen das Leben gekostet, dieses System. Und dann konnte man zum ersten Mal lernen, was Neoliberalismus ist. Das war ja noch alles weit weg für die meisten. Wer hat sich für Lateinamerika interessiert, für Kuba vielleicht noch eher. Das schien ja Sozialismus zu sein, aber Chile noch nicht. Und dann konnte man es zum ersten Mal lernen in Europa 1979 bei Margaret Thatcher, die von Friedrich August von Hayek auch beraten wurde. Und Herr Hayek hat nachher auch den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan mitberaten. Und seine Schule, unter anderem aus Chicago, hat das auch gemacht. Und da konnte man zum ersten Mal so ungefähr mitbekommen, was das ist. Aber das war nur für Experten vorhanden. Und für Experten war auch nur vorhanden, dass 1986, 87 die Europäer die einheitliche europäische Akte unterschrieben haben. Das war der erste, die Gründungsverträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft korrigierender und weitertreibender Vertrag, in dem festgelegt war, was der gemeinsame Markt ist. Freier Verkehr von Kapital, Personen, Dienstleistungen und Gütern. Alles zusammen. Also nicht wie Großbritannien es heute gerne hätte, nur drei davon und eins mal lieber nicht. Also die Dinge, und da wusste man aber auch noch nicht so recht, eigentlich in der breiten Öffentlichkeit, was das ist, Neoliberalismus. Und dann konnte man es gut sehen, dass niemand es so recht wusste, als 1991 der damalige US-Präsident Bush vor den Vereinten Nationen, wenige Monate nach Beginn eines Angriffs auf Irak, auf den Irak, vor den Vereinten Nationen von einer neuen Weltordnung gesprochen hat. Da hat er schon ziemlich genau gesagt, worum es geht. Alle Menschen streben nach Wohlstand, das mag ja ganz richtig sein, zum freien Unternehmertum, zur Demokratie und Ähnlichem. Im Irak war das offenbar nicht so der Fall, aber das sind alles Projektionen gewesen. Aber noch viel deutlicher ist geworden, dass man nicht so recht wusste, worum es sich handelt, als man davon gesprochen hat, statt neuer Weltordnung kam irgendwann mal das Modewort Globalisierung bis heute. Dann kann man sagen, Globalisierung, was ist das denn? Also ein Begriff ist es nicht, es ist einfach eine Metapher. Das ist so, als wenn man vorher von Modernisierung gesprochen hat. Und Modernisierung heißt eigentlich nur, dass man versucht, hat ein deutscher Soziologe mal, ein Bekannter gesagt, Gesellschaften auf einer Zeitleiste zu begreifen, und jetzt hat man die Gesellschaften auf einer Raumleiste begreifen wollen. Nicht begreifen, aber es ist eine Metapher. Das heißt, in der Metapher drückt sich schon aus, das, was den Neoliberalismus ausmacht, diese Irrationalität, und dass er zum Neoliberalismus gehört, dass er keinen eigenen Begriff von sich hat. Und dass man auch im genauen Sinne einen Begriff davon nicht hat, sondern nur begriffslos zu einer Metapher greift. Aber zur Frage, wie hat sich das durchsetzen können? Es gibt eine ganze Reihe von Krisen zwischen 1971 und 1981, die dem Neoliberalismus zum Durchbruch verholfen haben. Und diese Krisen sind zweifellos vorhanden und hatten auch das Potenzial, dass aus diesen Krisen kaum etwas anderes hervorgehen konnte als diese neue Ordnung der Freiheit. Und zwar ist das System, das zwischen 1971 und 1981 in die Krise geraten ist, der Versuch einer planwirtschaftlichen Ordnung des Kapitalismus nach 1933, eingeleitet in den USA und benannt als Politik von New Deal unter dem Präsidenten Franklin Roosevelt. Und die Vorstellung, sehr kurz und knapp, aber treffend, ist die, dass man versucht hat, in den USA auch diese große Depression, diese wirklich weltgeschichtliche Depression von 1929-33, erstmal zu reagieren, indem man versucht zu begreifen, worin die Krise besteht. Und das in den USA sich durchsetzende Selbstverständnis war, es ist eine Krise nicht der Überproduktion von Kapital und Waren, sondern eine Krise des Unterverbrauchs von Waren. Das heißt, es gab ein Ungleichgewicht zwischen Produktion und Konsum, und da waren viele Waren, die waren nicht zu verkaufen. Großer Reichtum und inmitten Elend, hat Keynes gesagt. Und es gab viel zu tun, hätte der alte Kanzler Helmut Kohl gesagt, aber es gab eine unglaubliche Arbeitslosigkeit. Und das Ganze weltweit. Und diese Möglichkeit zu sagen, ist es eine Überproduktion oder eine Unterkonsumption, ist ja logisch gleichgewichtig, aber in der damaligen volkswirtschaftlichen Dogmatik lag es nahe zu sagen Unterverbrauch. Und dann hat die New Deal-Politik auf diesen Unterverbrauch reagiert mit dem Versuch, durch staatliche Gesamtsteuerung der Wirtschaft, durch das, was man so einen Systemrationalismus nennen kann, also durch den Versuch oder den Anspruch, Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze rational zu erkennen und steuern zu können, im Sinne der Krisenvermeidung, zu sagen, jetzt steigern wir den Verbrauch durch sozialstaatliche Maßnahmen, durch staatliche Infrastruktur, das heißt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, und durch Förderung des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses der abhängig Beschäftigten mit dem Ziel der Lohnsteigerung, damit der Binnenmarkt, die Binnenkonjunktur, der Binnenkonsum dann angeheizt wird. Und weil das noch nicht zu reichen schien, hat man, soweit ist das Theorie von Keynes auch gewesen, hat man in den USA gesagt, nicht mehr in der Übereinstimmung mit der Keynesischen Theorie, dann steigern wir auch noch die Außennachfrage. Und zwar steigern wir sie durch Auslandshilfe, das hat man irgendwann mal etwas humanisierend Entwicklungshilfe genannt, aber das hatte keinen anderen Sinn, als die Nachfrage, die Außennachfrage nach US-Waren zu fördern. Dann hat man das gemacht, was manche Länder heutzutage gerne machen würden in der EU, aber nicht mehr machen können, weil wir ja eine Währung haben. Währungsabwertung ist immer das beste Mittel gewesen, den Auslandsabsatz zu fördern. Und das dritte Mittel war, dass die USA so ein Vorläuferprogramm gemacht haben des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT. Das kam 1948. Die USA haben dann einen begrenzten Freihandel installiert. Und beim Freihandel haben die Nationen, die die höchsten Produktivitätsvorteile haben, dann eben auch Absatzvorteile. Also das war, und das ist 1971, 81 in die Krise geraten. Und zwar so, dass statt die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Dass statt den unglaublichen Gegensatz von Reichtum und Armut aufzuheben, genau dieser Gegensatz von Armut und Reichtum wieder aufbrach durch die Arbeitslosigkeit, dass auch durch den wirtschaftlichen, dass der Versuch, die wirtschaftlichen Krisen zu überwinden, eben nicht gelungen ist, dass die Währungsabwertung, die in den USA 1935 vollzogen wurde, sich verkehrt hat in ihr Gegenteil. 1935 war der Dollar unterbewertet, 1971 war er vollständig überbewertet. Und das war ein Exporthindernis für die USA ohnegleichen. Sodass man sagen kann, dieses ganze Modell der Steigerung des Verbrauchs, vor allen Dingen auf dem Binnen-, aber auch auf dem Auslandsmarkt, ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Und Hayek hat mal an einer kleinen Stelle mal erwähnt, warum das so ist. Dass man nämlich in dem Moment, wo man versucht, Wirtschaft und Gesellschaft technisch zu steuern, wie man die Natur technisch beherrschen kann, man immer gleiche Naturgesetze in der äußeren und inneren Natur und der Gesellschaft unterstellt. Und dass jede Art von Technik diese Strukturen nicht überwinden kann, genauso wie ein Naturwissenschaftler nicht den Anspruch hat, Naturgesetze außer Kraft zu setzen, sodass er sich gewissermaßen immer im Kreise dreht, Krisenvermeidung, neue Krise, Krisenvermeidung, neue Krise, Krisenvermeidung, neue Krise, bis es endlich knallt. Und genau dieser Zyklus ist auch der, den Keynes vorhergesehen hat, dass er gesagt hat, durch dieses Instrumentarium, also gewerkschaftliche Organisierung, Sozialstaat und vor allen Dingen Infrastrukturmaßnahmen, können wir die Krise erstmal abfedern. Und dann wird aufgrund derselben Mechanismen, die vorher gegriffen haben, die Sache sich immer wiederholen und so weiter. Und deshalb hat der Hayek gesagt, also wenn das so ist, dass das ein unendlicher Kreislauf ist, dann muss man anerkennen, dass diese Rationalität der Steuerung auf irrationalen Fundamenten beruht. Man kann nämlich dann, wenn man sagt, Wirtschaft und Gesellschaft sind wie von Naturgesetzen gesteuert, diese Naturgesetze nicht überschreiten und ihrerseits nicht erkennen. Das heißt, sie beruht, dieses ganze System beruht auf irrationalen Grundlagen und deshalb sei der Neoliberalismus viel konsequenter als der Systemrationalismus und hat sich deshalb auch durchgesetzt. Wenn man die Durchsetzung anguckt, kann man sagen, es gibt da verschiedene Phasen, nationalstaatlich, ich habe das eben erwähnt, Chile, Großbritannien 1979, die Vereinigten Staaten 1981, die Bundesrepublik Deutschland 1982, Frankreich 1984, das waren so die herausragenden Länder. Dann auf der Ebene der reichen Länder, auf weltregionaler Ebene, die europäische Integration, das heißt der gemeinsame Markt, die gemeinsame Währung 1993, 2002. Dann hat sich das durchgesetzt in den Entwicklungsländern, die bis dahin eine ähnliche staatlich gesteuerte Politik der sogenannten Importsubstitution hatten, die auch gescheitert ist. Sodass sie neoliberale Programme des Internationalen Währungsfonds umsetzen müssen. Also herausragend ist immer die Mexiko-Krise 1982. Das ist der Knall überhaupt. Vorher gab es aber schon Chile und vorher gab es auch schon Peru und danach gab es in ganz Lateinamerika vor allen Dingen die sogenannte Schuldenkrise bis 1990 und dann kam 1990 der dritte Punkt, wo sich die ganze Geschichte durchgesetzt hat, nach der sogenannten ersten und nach der sogenannten dritten, die damals sogenannte zweite Welt, der Staatssozialismus, Zusammenbruch 89, 90. Und da war diese neue Ordnung der Freiheit gegen die alte staatliche Steuerung durchgesetzt und das Ganze hieß dann Neue Weltordnung und ungefähr 1995 Globalisierung und die Institution, die diese Globalisierung dann dargelegt hat, dargestellt hat, ist gewesen die WTO, das heißt die Welthandelsorganisation, die 1995 in Kraft getreten ist mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, was den freien Güterverkehr betrifft, mit dem GATS, was den internationalen Dienstleistungsverkehr betrifft, und mit dem TRIPS, was Eigentumsrechte auf geistiges Eigentum inklusive Patentierung von DNA beinhaltet, also dass man biologische, lange gewachsene Pflanzen und Tiere patentiert hat und sie zu Artefakten erklärt hat. Und da gehörten dann den Ländern, in denen vor allen Dingen die Artenvielfalt vorhanden ist, vieles von dem, was sie in ihrem Land vorgefunden haben, nicht mehr. Diese Dogmen des Neoliberalismus, so, das ist jetzt klausurrelevant. Also Sie merken, aber ich habe das vorher auch schon immer nicht ernst genommen. Aber ich bin schon lange nicht mehr in diesem Metier. Gott sei Dank. Gut, diese Dogmen des Neoliberalismus. Es ist sinnvoll anzufangen mit dem Dogma, dass der Neoliberalismus den alten Rationalismus, der versucht hat, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt zu begreifen und technokratisch, sozialtechnisch zu steuern, kritisiert. Und zwar wird dort gesagt, also alle Theorien von René Descartes um 1620 bis Jean-Jacques Rousseau 1762 oder Karl Marx, sagen wir mal 1867 oder John Maynard Keynes 1936 oder Archipel Gulag oder Nationalsozialismus ist alles Rationalismus, alles. Es ist eine Linie, führt von der Französischen Revolution und von der französischen Freiheitslehre zum Sozialismus und zum Nationalsozialismus und damit hat der Kapitalismus so überhaupt gar nichts zu tun. Es gab mal einen Satz eines deutschen jüdischen Sozialphilosophen im amerikanischen Exil, der gesagt hat, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Antisemitismus schweigen. Also den Zusammenhang hergestellt hat zwischen Kapitalismus und Auschwitz. Und hier ist genau ein gegenteiliger Zusammenhang hergestellt zwischen Sozialismus. Und zwar gilt als sozialistisch auch der Imperialismus und die Französische Revolution und alles Mögliche und solchen Plantheorien. Und zwar ist das Argument, das Hayek anführt, also von, die Theorie ist also intellektuell nicht überbordend, aber deshalb ja so folgenreich. Das Argument ist das folgende, also jeder Rationalismus, sagt er, beansprucht ein Wissen von Tatsachen zu haben, von einzelnen immer gleichen Tatsachen, die sich zu immer gleichen Kausalketten zusammenschließen könnten, der Form immer wenn dann, und dann kann man aus dem Satz immer wenn dann tautologisch ableiten, Erklärung, also Y gegeben und die Frage ist nach X, oder Prognose, X ist gegeben, die Frage ist nach Y, oder Sozialtechnik, das heißt, ich will Y als Zweck und die Frage ist, mit welchen Mitteln X erreiche ich das. Und dann sagt Hayek, also so ein Wissen gibt es gar nicht, das ist glatt, weil es bei Gesellschaftstheorien nicht um eine Anhäufung, unsystematische Anhäufung von Tatsachen geht und man auch sagen kann, in der nächsten Sekunde gibt es halt neue Tatsachen, niemand kann die wissen, sondern weil es nicht um die Anhäufung von solchen Tatsachen geht, sondern um die Frage, die klassische, was hält die Welt im Innersten zusammen, die Erkenntnis der Verhältnisse, das ist etwas ganz anderes als die Erkenntnis einer Unsumme von Erscheinungen, die also niemand tatsächlich wissen kann. Und deshalb wird hier gesagt, also jeder, der in diesem Sinne Rationalist ist und beansprucht, aufgrund eines Wissens, das er nicht hat, weshalb seine Nobelvorlesung heißt, die Vortäuschung von Wissen. Da ist auch immer von Täuschung die Rede. Und zwar von Wissen, das man nicht haben kann, weshalb niemand über die Täuschung hinauskommt. Er auch nicht. Also, wer dieser Ideologie anhängt, verwandelt Menschen und Dinge in Objekte seines Tuns und benutzt Menschen und Dinge wie Mittel, um eigene Zwecke durchzusetzen. Und das ist in der Tat, wenn es so wäre, autoritär ohne Ende. Dann benutze ich wirklich Menschen nicht als Selbstzweck, von dem Kant mal geredet hat, dass darin die Freiheit des Menschen und seine Würde besteht, sondern als Mittel. Und in dem Moment, wo ich jemanden zum Mittel, zum Instrument mache, das habe ich mich ja vorhin auch über die Klausur lustig gemacht, weil das ein zum Mittel machen von Menschen ist. Weshalb also eine Klausur über so ein Thema gar nicht geht. Aber es ist ja immer ganz gut zu wissen, dass man manchmal für Blödsinn machen muss. Also in dem Moment, wo man so etwas macht, jemanden zum Mittel macht, macht man auch sein Wissen zum Mittel, man macht sich selber zum Instrument und hat keine individuelle Autonomie mehr und ist in der Tat, wenn es so wäre, Sozialtechnikern ausgeliefert, die autoritär ihre eigenen Zwecke durchsetzen würden. Und dass dem so ist, kann man auch bei Keynes, dem Vordenker der staatlichen Steuerung, nachlesen. Der mal in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe 1936, ungefähr zur selben Zeit, als Hitler angeordnet hat, es gelte, die deutsche Wirtschaft kriegsbereit zu machen, gesagt, seine Theorie sei den Verhältnissen eines totalitären Staates wohl eher günstig als ein Land günstig, das wie sein eigenes Land Großbritannien eher dem Laissez-faire klassisch anhängt, das heißt dem klassischen Liberalismus, sei eher ein autoritäres Problem. Das zweite Dogma ist die Konsequenz des ersten, also wenn man eine Tatsachenkenntnis der Gesellschaft und Wirtschaft als Ganzer nicht haben kann, dann ist eine Theorie und eine Praxis von Wirtschaft und Gesellschaft gewissermaßen antitheoretisch und antipraktisch. Also eine Theorie, die erklärt, dass ich das, was ich zum Gegenstand habe, und da sagt Hayek ausdrücklich, die Gesellschaft als Ganze, eine Theorie, die erklärt, dass das mein Gegenstand ist und dass ich ihn nicht erkennen kann, ist irgendwie paradox zumindest. Man könnte auch sagen, das ist eine Antitheorie. Die Theorie erklärt, dass sie das, was sie erklären sollte, nach ihrer eigenen Intention gar nicht erklären kann, weshalb sie sich zurückzieht. Und das Einzige, womit man dann aus diesem Problem herauskommt, ist zu erklären, es ist ja nur ein Glaubensbekenntnis. Ich benutze immer die Worte von Herrn Hayek, da lege ich jetzt Wert drauf. Also, dass es ein Glaubensbekenntnis ist und dass dieses Glaubensbekenntnis durch Propaganda und nicht durch Argumente zu verbreiten ist, sind seine Worte. Und dass diese Theorie deshalb, er nennt sie Antirationalismus, antirationalistisch ist, hat den Sinn, dass er sagt, die Gesellschaft kann ich nicht erkennen und niemand kann das. Und deshalb ist die Theorie irrational und die Gesellschaft läuft so auch. Niemand begreift das. Er nimmt sogar das eher psychoanalytische Wort unbewusst. Die Gesellschaft läuft nach unbewussten Regeln ab. Und da kann man auch gar nicht drüber hinaus. Und er sagt nun, meine Theorie ist aber nicht irrationalistisch, sondern nur antirationalistisch, weil es einen Rest von Rationalismus gibt, den ich vorhin erwähnt habe, in dem kleinen Kreis dessen, der meine Welt ist. Da kann ich noch nach Versuch und Irrtum, Ursache und Wirkung handeln, aber nur in dem Bereich und alles andere weiß ich nicht. Also das Ganze ist das Irrationale und der kleine Kreis des sozialen Atoms, der ist noch einer Rationalität zugänglich. Das dritte Dogma folgt aus dem zweiten. Wenn ich die Gesellschaft als Ganze nicht erkennen kann, wenn sie als Ganze irrational ist, kann ich auch das Werden, die Geschichte, die Entstehung dieser Gesellschaft nicht erkennen. Ich kann mich systematisch nicht erinnern. Von Freud weiß man, das ist ein extrem pathologischer Zustand, wenn ich mich nicht erinnern kann. Aber hier wird gesagt, ebenso wie die Gesellschaft als Ganze der Irrationalität unterworfen ist, so verläuft auch die Geschichte irrational. Und deshalb reden die Neoliberalen auch nie von Fortschritt, weil Fortschritt suggeriert immer auf ein Ziel hin und suggeriert irgendwie immer, man könnte den Fortschritt auch machen. Deshalb reden die Neoliberalen immer von organisch, das klingt schon mal nach unbewusst, und Entwicklung. Und das ist ziellos, man weiß es nicht. Das vierte ist, was den Titel hier betrifft, den angekündigten, wenn man die Gesellschaft als Ganze nicht erkennen kann und sich ihrer Genese nicht erinnern kann, dann kann man sie auch utopisch nicht überschreiten. In dem Sinne, sagt Hayek, sind alle Sozialutopien, auch wenn sie manchmal gut gemeint sind, der Weg dahin, die Gesellschaft doch zu steuern. Das heißt, es sind immer alle Sozialutopien enden in Autoritarismus. Ebenso im Blut der französischen Revolution, des Terror, wie im Archipel Gulag oder in Auschwitz. Alle. Jede Utopie endet dort. Ich mache mal bei dem Punkt einen kleinen Rückblick. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier vorgetragen wurde. Aber wenn man das liest, dann ist es an Ort und Stelle irgendwie etwas albern formuliert. Aber man kann das auch seriöser machen, denke ich. Also es ist an Ort und Stelle etwas albern formuliert, weil Hayek sagt, so die Utopien bestehen im Prinzip darauf, dass alle Menschen mal den Traum haben zu fliegen und die Schwerkräfte aufheben könnten und so. Und man könnte frei sein wie ein Vogel und gefährlich sein, diese Art von Utopien erst geworden, als der Sozialismus, also ziemlich genau seine Worte sind das, diesen Traum bösartig für sich verwendet hat. Wenn man es seriöser machen würde und er hätte sich etwas mehr Mühe gegeben, aber das ist ein gut belesener Mann, Herr Hayek, dann könnte man die Geschichte der sozialen Utopien durchgehen, von Platon über Morus bis Kant und bis zur Französischen Revolution und bis zum Sozialismus und dem Imperialismus und den Arbeiterrevolutionen und russischer Revolution. Und dann würde man sagen, der Mann hat eigentlich recht. Also in keiner dieser Länder Utopia, die da erdacht worden sind, möchte, glaube ich, wenn wir dahin reisen würden, gedanklich in der Literatur, und man würde sich jetzt überlegen, möchte ich da leben, würden wir, glaube ich, allesamt sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Das Ziel aller bürgerlichen Utopien, wenn man das bürgerliche Zeitalter nimmt, seit der Renaissance, sagen wir mal seit 1500, seit das Kunstwort Utopia erschaffen wurde, kann man mit Hayek sagen, Thomas Morus, als er 1515, 1516 vom Land Utopia berichtet hat, das irgendwo in Amerika lag, damals hat man noch in Bildern gedacht. Deshalb die bildende Kunst auch herausragend wichtig war. Also da hat er sich das ausgemalt, das Land Utopia. Und zwar nicht, weil er irgendwie sich gemütlich hingesetzt hat und gedacht hat, also gucken wir uns mal, überlegen wir uns mal, wie die bessere Welt aussehen würde, sondern weil er empört war über die englischen Zustände, die Enteignung von Bauern, die Landflucht, die Landvertreibung, die Sklaverei in England, die Verwandlung von Ackerland in Schafweide, den Wollexport nach Flandern. Es gab nichts mehr zu essen, große Nöte sind ausgebrochen aufgrund der Integration Englands in den frühkapitalistischen Weltmarkt. Und diejenigen, berichtet er dann, die als Landflüchtlinge nach London oder woanders hingekommen sind, aber vor allen Dingen nach London, die Stadt ist dann ganz schnell gewachsen, dem blieb nichts anderes als zu stehlen. Und für die kleinsten Diebstähle, für die allerkleinsten, wurden Diebe gehängt, und zwar auch Kinder. Nach heutigem Verständnis sowieso, weil das Durchschnittsalter damals in London um 1515, 1520 war etwa 17 Jahre, schätzen Historiker. Also so gesehen hatte man es weitgehend mit Kindern zu tun, und die wurden an den Londoner Brücken öffentlich aufgehängt. Das hat man ja damals so gemacht, das war ein Schauspiel. Man hat auch zugeguckt, wie sie langsam erwürgt wurden. Und Morus ist empört und er setzt also über dieses Recht, was er als Unrecht beschreibt. Und da er für diese Gerechtigkeit, für die er da eintritt, nichts anderes hat, malt er ein Land Utopia aus im 1515, 1516 gerade entdeckten Amerika. So. Und dieses Land Utopia ist noch schlimmer als das, was er beschreibt. Weil er jetzt sagt, also erstmal klingt das ganz interessant, das Wort Kommunismus kommt sogar auch vor Communitas, ist das einfach, die Gemeinschaft. Aber das ist eine pure Arbeitsgesellschaft. Also er sagt, das ist ganz toll, jetzt arbeiten alle. Das ist also der bürgerliche Imperativ schlechthin. Und sie arbeiten alle um Gottes Willen, das heißt um ihre Seele. Das ist schon richtig protestantisch gedacht, frei zu machen für Gott, indem sie arbeitend ihre Triebe unterdrücken. Und weil jetzt alle arbeiten, und er zählt alle auf, diese ganzen Lumpen, die Reichen, die da alle nicht arbeiten, wenn die alle arbeiten würden, bräuchte jeder nur 6 Stunden am Tag arbeiten. Aber arbeiten müssen alle. Und das tun sie auch gerne, aber wenn sie es nicht gerne tun, steht da, dann wird Arbeitszwang gegen sie angewendet. Das heißt, das andere muss irgendwie auch Zwang sein. Hayek hätte gesagt, freiwilliger Konformismus. Wo es äußeren Zwangs nicht bedarf, sagt man freiwillig und das andere. Und dann gibt es also den Arbeitszwang ununterbrochen, wenn man auf Reisen ist. Man muss immer zu arbeiten, immer zu arbeiten. Der Mensch ist ein arbeitendes Wesen um Gottes Willen, also um die Vereinigung mit Gott zu erreichen. Und so ähnlich macht das Martin Luther auch ein, 2 Jahre später in der Reformation. Die Arbeit ist das Medium, mit dem man Menschen unterdrückt, weshalb dann nachher die Konsequenz ist, Arbeit macht frei. Also das ist das mörderische Instrument schlechthin, es hat einen Beginn. Und wenn man die Utopien anguckt, also das drastische Beispiel, über das ich hier ja auch berichtet habe, Anfang Mai, die Französische Revolution, und die deutsche Theorie davon, von Kant, mit den ganz großartigen Utopien vom ewigen Frieden und der Freiheit des Menschen, aller Menschen und so weiter, und der Gleichheit aller Menschen und der Herrschaft der Vernunft. Und was passiert? 3 Jahre, 4 Jahre später schlägt das Ganze um und vollendet sich in der Konsequenz des Terror und im Blutbad, sodass also die Guillotine einfach nicht mehr stillsteht und man gar nicht weiß, wie schnell man eigentlich Menschen umbringt, unter dem Namen der Vernunft, die dann in Notre-Dame angebetet wird. Derselben Vernunft, die diese Utopien gebiert. So, und in der Weise kann man immer weitergehen. Der Frühsozialismus, auch Saint-Simon gilt als Frühsozialist, um 1801, 1825 schreibt er. Da ist die Idee einer sozialistischen Gesellschaft, die einer reinen Arbeitsgesellschaft, alle Menschen werden arbeiten, alle werden arbeiten. Und in dieser reinen Arbeitsgesellschaft, das ist dann auch noch, obwohl er als Sozialist gilt, und Engels hat ihn auch so gewürdigt, eine völlig rassistische Gesellschaft. Die weiße Rasse herrscht. Und die weiße Rasse herrscht. Und darüber steht der Newton-Rat und darüber steht Gott. Es passiert alles um Gottes Willen. Also eine völlig repressive Arbeitsgesellschaft, wo dann schon die Fantasie angelegt ist, dass dieses mörderische Arbeit macht frei. Also die absolute Unterdrückung, Bedürfnisunterdrückung, Lustfeindlichkeit, die Körperfeindlichkeit, die Beherrschung der Natur in mir und außer mir, die Freiheit gewähren soll, also es ist eine Freiheit durch Herrschaft. Und in dem Sinne kann man sagen, ist das, was diese Utopien jeweils erdenken und worauf Hayek auch zu Recht abzielt irgendwie, ist immer, dass wenn Menschen unter bestimmten Bedingungen, unter denen sie leiden, anfangen, sich die bessere Welt auszumalen, diese bessere Welt immer herauskommt als Rationalisierung des schon existierenden Unheils. Und zwar nicht zufällig, sondern aufgrund einer schlichten Einsicht, die man aber im 20. Jahrhundert erst langsam hat, dass die Verhältnisse, die herrschen, nicht nur in der Gesellschaft und in der Wirtschaft herrschen. Man wusste auch, Adam Smith wusste das 1759, dass die Invisible Hand, die auf dem Markt herrscht, auch im Menschen als Gewissen herrscht. Das ist schon, Freud hat gesagt, das ist die erste Erkenntnis des Über-Ich. Und diese Herrschaft, die im Menschen und außer dem Menschen vorhanden ist, besetzt natürlich auch die Fantasie dessen, was ich mir so vorstellen kann. Wenn ich unter bestimmten Verhältnissen lebe, kann ich nicht annehmen, dass ich mich mal kurz aus diesen Verhältnissen ausklinken kann und in der Fantasie mir eine bessere Welt ausmale, weil in dem Moment, wo ich das tue, das, was ich mir da ausmale, immer nur die Verdopplung und Rationalisierung dessen ist, wogegen ich da angehe. Weshalb die Konsequenz dann von der kritischen Theorie ungefähr um 1930, 40, 50 gezogen wurde, um der Utopie willen und um ihrer Verwirklichung willen, ist diese Utopie nicht auszumalen. Und Marx hat das auch gesagt, deshalb hat er auch die utopischen Sozialisten kritisiert und gesagt, andere mögen sich das Glück der Völker erdenken. Ich für mich beschränke mich darauf, ihr Unglück zu erklären, weil nur dann, wenn ich das Unglück erkläre, wird, ich sage das jetzt in meinen Worten, die Fantasie und auch die weltverändernde Praxis frei von den bestehenden Verhältnissen. Wenn, fünftes Dogma des Neoliberalismus, die Verhältnisse als Ganze nicht erkannt werden können, wenn sie in ihrer geschichtlichen Entstehung nicht erkannt werden können und wenn darüber auch nichts hinausweist, dann ergibt sich für die neoliberale Theorie daraus und für die Praxis unter dem Neoliberalismus auch das, was Hayek einen methodologischen Individualismus nennt. Also die Konzentration, ich benutze lieber das Wort Sozialatom, weil das Wort Individuum schon einen sehr utopischen Gehalt hat. Atom heißt aber dasselbe wie Individuum, beides heißt unteilbar. Und zwar sagt Hayek, also dieser Individualismus von Menschen in einer Gesellschaft, die sie nicht verstehen, besteht darin, dass sie sich ihrer Welt nur anpassen können durch freiwilligen Konformismus, also was ich eben zitiert habe. Und wenn sie nicht freiwillig konform sind und sich nicht freiwillig fügen den Verhältnissen, dann muss man sie wohl zwingen, physisch. Aber das sei eher hässlich. So ungefähr das tatsächlich gesagt. Also es ist jedenfalls störend, weil man dann sonst merkt, was das andere alles ist. Und nun sagt er, also wie kommt es eigentlich, dass diese Sozialatome eine Gesellschaft bilden? Und man muss genauer sagen, was sie bilden, ist keine Gesellschaft im klassisch-liberalen Sinne, sondern eine Gemeinschaft. Sie sind mit den Verhältnissen konform. Und jetzt überlegt Hayek, worin diese Konformität besteht. Und zwar sagt er, jede Gesellschaft beruht auf bestimmten Regeln. Und die Moralregeln seien davon die wichtigsten. Man könnte sie aber nicht vernünftig begründen. Ich sage mal dazu in Klammern, wie die Vernunftbegründung der Moral im klassischen Liberalismus bei den Menschenrechten endet, weshalb es hier Menschenrechte gar nicht gibt. Es gibt nur die Freiheit des Einzelnen und der passt sich an und seine Freiheit besteht paradox in der Anpassung an die Umstände. Es ist eine konformistische Gesellschaft von konformen Individuen. Und die sind genau genommen keine Individuen, weil sie die Verhältnisse ja gar nicht begreifen, weshalb sie nur Marionetten sind und weil sie kein Bewusstsein der Verhältnisse haben und deshalb auch kein Bewusstsein ihrer selbst als gesellschaftlicher Subjekte, sind sie ebenso entindividualisiert wie sozial atomisiert. Das ist eine alte Erkenntnis der Massenpsychologie, dass in der Masse die Menschen ihre Individualität verlieren, sie die Umstände nicht begreifen und weil sie sie nicht begreifen, glauben sie paradox, von diesen Umständen frei zu sein. Sie wissen es nur nicht. Also es ist eine soziale Atomisierung und ein Verlust von Individualität zugleich. Es ist eine Masse, eine Gemeinschaft. Die Idee, die klassisch-liberale Idee der Gesellschaft ist, dass es ein Zusammenhang ist von autonomen und besonderen Individuen, die eben nicht angepasst sind. Immanuel Kant hat mal dazu gesagt, in der Kritik der reinen Vernunft, ganz zu Anfang in einer Anmerkung, unser Zeitalter ist eigentlich das Zeitalter der Kritik der Vernunft, der sich alles zu unterwerfen hat. Die Majestät hat sich dem zu unterwerfen und die Religion. Hayek würde das genau umdrehen und sagen, unser Zeitalter ist eigentlich das Zeitalter, in dem es eine Kritik nicht gibt, sondern nur Anpassung an die Umstände und sonst gar nichts. Und die einzige Freiheit, die haben wir darin, uns möglichst gut anzupassen. Und wenn wir uns möglichst gut an die Umstände anpassen, sagt er, mit Verweis auf Darwin, dann ist das in einem Wettbewerbskampf das Ziel, den anderen zu besiegen. Das heißt, wie, er macht das immer im Fußballspiel, Milton Friedman auch. Also, ich versuche in einem Wettbewerbskampf wie beim Fußball unter Regeln und ohne, Entschuldigung, dass ich den Gesamtzusammenhang begreife, den anderen durch Versuch und Irrtum zu besiegen und es gibt Sieger und Verlierer. Es ist eine individualistische Freiheit, die nicht mit Gleichheit, sondern mit Ungleichheit zusammengeht. Es sind nicht alle Menschen frei, weil nicht alle gleich sind. Und in diesem Sinne ist es ein Kampf ums Überleben, sagt Hayek, mit selektiver Ausmerzung. So heißt das auch. Ein Kampf ums Überleben, das ist auch so gedacht. Ich kann mal, falls Sie die Formulierung etwas harsch finden, Ihnen vorlesen, ich habe ein Interview von Herrn Hayek 1981, das hat er nicht in Santiago gemacht, aber es hätte gut gepasst. Da äußert er sich über soziale Gerechtigkeit und Ähnliches. Und das ist 1981, da gab es noch so Entwicklungshilfe, wo man gedacht hat, das hilft ja den Entwicklungsländern und den Armen. Also sehr naive Menschen haben das geglaubt. Und da sagt Hayek auf die Frage, das Interview ist in der Zeitschrift Wirtschaftswoche erschienen. Die Frage der Wirtschaftswoche, lehnen Sie auch eine internationale Umverteilung zugunsten der Entwicklungsländer ab? Fragezeichen. Ja, sicher, sagte Hayek. Sehen Sie, in den nächsten 20 Jahren soll sich die Weltbevölkerung erneut verdoppeln. Für eine Welt, die auf egalitäre Ideen gegründet ist, ist das Problem der Überbevölkerung unlösbar. Wenn wir garantieren, dass jeder am Leben erhalten wird, der erstmal geboren ist, wenn wir sehr bald nicht mehr in der Lage sein, dieses Versprechen zu erfüllen. Gegen die Überbevölkerung gibt es nur die eine Bremse, nämlich, dass sich nur die Völker erhalten und vermehren, die sich auch selbst ernähren können. So, und ich lese noch mal eine andere Textstelle, die finde ich fabelhaft. Da geht es um die Frage der Gerechtigkeit, weil das betrifft ja die Gerechtigkeit. Also auch bei Thomas Morus geht es um Gerechtigkeit. Und Platon ist Gerechtigkeit die höchste Tugend. Ich mag, sagt Hayek, als Resultat meiner langen Beschäftigung mit den zerstörerischen Folgen, die die Propagierung von sogenannter sozialer Gerechtigkeit für unser Moralgefühl mit sich gebracht hat, übermäßig allergisch sein gegen den Begriff. Aber ich bin der festen Überzeugung, der größte Dienst, den ich meinen Mitmenschen erweisen kann, besteht darin, Schriftsteller, Journalisten und Redner dazu zu bringen, sich zu schämen, diesen Begriff jemals wieder zu verwenden. Diese unglückselige Idee sogenannter sozialer Gerechtigkeit behauptet, dass die Entlohnung des Einzelnen nicht davon abhängen soll, was er tatsächlich zum Sozialprodukt beiträgt, sondern davon, was er verdient. Wir können sich ungefähr vorstellen, warum Ökonomen um 1975, 80 gesagt haben, das ist das System des ökonomischen Völkermordes und warum Menschen, sagen wir mal in Peru oder Chile oder Mexiko, um 1980 viel eher wussten, was Neoliberalismus und Monetarismus wissen, als wir das wissen mussten und jetzt müssen wir es ja wissen. Weil der historischen Gerechtigkeit halber fallen wir ja nun selber darunter. Aber da musste man es lernen. Mit Blick auf die Uhr eröffne ich jetzt den dritten Teil. Also welche Konsequenz gibt es beim Neoliberalismus, nachdem er sich durchgesetzt hat und in Krisen geraten ist? Aus dem 19. Jahrhundert hat man immer im Kopf, es gibt einen Zusammenhang von Krise und Kritik. Und jede große Krise von 1827 oder 47 oder 67 und so weiter schien immer eine Zeit zu sein, wo sich eine emanzipatorische, theoretische und praktische Kritik geltend macht. Also die Revolution des 19. Jahrhunderts. Und als die große Depression 1929-33 vorhanden war, hat am Vorabend ein Ökonom des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, Henrik Grossmann, noch gesagt, die Arbeiterrevolution ist gar nicht aufzuhalten. Die Krise kommt, das war völlig klar, und die Revolution ist nicht aufzuhalten. Nun gab es nicht den Verein freier Menschen, sondern Auschwitz. Und die Frage ist dann, was wird eigentlich mit diesem Zusammenhang von Krise und Kritik? Es gibt ihn ja. Also es gibt ein bestimmtes Unbehagen. Als der Neoliberalismus begonnen hat auf Weltebene, von Chile oder von England mal nicht zu reden, ungefähr 1995, habe ich mich damals noch gut erinnert, wenn ich mal Ökonomie irgendwo unterrichtet habe, unter Volkswirten ist mir das sogar mal passiert, und mir gesagt, das, was Sie da erzählen, es gibt ja die Tigerstaaten. Zwei Jahre später gab es die Krise in Südostasien. Und es gab ein Jahr später die sogenannte Russlandkrise. Und es gab 2000, 2001 die Dotcom-Krise. Und es gab dann 2007, 2008 auch wieder eine Krise. Und es gibt die Euro-Krise und es gibt Krisen und Krisen und Krisen. Also der Neoliberalismus ist in einer Krise geboren, des Zusammenbruchs des staatlich gesteuerten Kapitalismus, und reproduziert das auch wieder in neuen Formen und in teilweise nie dagewesenen Formen. Also der Fall Chile ist keineswegs der einzige, wo Hunderttausende von Menschen in einem Land nur umgebracht wurden, um den Geldwert zu stabilisieren und die freien Märkte durchzusetzen und das Diktat der Gewerkschaften zu brechen und ähnliches, oder die soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Das kostet ja Menschenleben. Es gab sogar mal einen Fall, wo in Brasilien 100.000 umgekommen sind, nur weil der Libor, der Londoner Geldmarktindex, also von 6 auf 18% gestiegen ist. Dadurch hat sich die brasilianische Verschuldung enorm gesteigert und das hat viele Menschenleben gekostet. Nur einfach so ein Datum, das scheinbar nicht sagt und man vielleicht gerade bei den Börsennachrichten mal hört. Also welche Reaktionsmöglichkeiten auf die Krisen gibt es? Und wenn man das durchgeht, das können Sie mir jetzt abnehmen oder nicht, kann man jetzt im Bereich der sogenannten klassischen Gesellschaftstheorie die Beobachtung machen, das ist jetzt wirklich sehr kurz, dass diejenigen, die sich mit Marx beschäftigen, sich eher mit Marx' Philologie beschäftigen. Das heißt, sie gucken nach, welche Unterschiede es zwischen dem ersten, zweiten, dritten Kapitalband und den verschiedenen Auflagen gibt und was in der Mega sonst noch so alles veröffentlicht wird, mit dem ausdrücklichen Hinweis um den Neoliberalismus, der hier herrscht, kümmern wir uns mal nicht. Wir hätten gerne gewusst, was mit der relativen Wertformel es so auf sich hat und ob das was mit Antifaschismus zu tun hat oder mit Faschismus. So. Und dann gibt es unter diesen Nachfolgern von Marx, die Marx nachbeten, aber nicht nachdenken, ja auch relativ viele, die sagen, also es hat immer Kapitalismus gegeben, es gibt allgemeine Gesetze des Kapitalismus, Marx hat sie geklärt, wir müssen es nur noch begreifen und dann begreifen wir es. So. Und dann braucht man sich nicht darum zu kümmern, ob es Unterschiede gibt zwischen dem, was Marx kritisiert und Imperialismustheorie und. Ob nach Auschwitz eine Kritik der politischen Ökonomie überhaupt noch geschrieben werden kann, wie die kritische Theorie sagt, die rein Psychoanalyse und Kulturkritik macht und so weiter. Und auf dem Gebiet ist jedenfalls, wenn man nachguckt, so sehr viel nicht zu holen. Und so ähnlich sieht die praktische Kritik aus. Also es gibt ja manchmal Anhänger der Arbeiterbewegung, die, wenn man sie fragt, wo denn die Arbeiter eigentlich geblieben sind, die doch zugeben müssen, dass der Beitrag des Industriesektors zum Bruttoinlandsprodukt doch arg am Schrumpfen ist und das, was so klassisches Proletariat heißt, also vom Klassenbewusstsein mal ganz abgesehen, also außerordentlich am Schwinden ist, sodass auf dem Gebiet auch nicht so außerordentlich viel vorhanden ist. Wenn man guckt, was die Globalisierungskritik macht, ist das... Also ich habe mir mal Naomi Klein angeguckt, das würde ich Ihnen auch mal empfehlen. Dann wissen Sie, was Begriffslosigkeit unter dem Neoliberalismus heißt. Sodass die Kritik, die es an diesen Verhältnissen gibt und das Unbehagen, das es da gibt, vor allen Dingen in der herrschenden Form des Neoliberalismus ist. Gewissermaßen die neoliberale Kritik des Neoliberalismus. Und das ist das, was man Rechtspopulismus nennt. Nun ist es mit dem Rechtspopulismus so eine Sache. Es gibt Gemeinsamkeiten und die Gemeinsamkeiten bestehen wesentlich darin, dass da viel Trennendes dabei ist. Dieser Neoliberalismus ist wie jede Theorie auch außerordentlich voll von Widersprüchen. Nur wird das dann nicht zum Dünger, also zum Produktiven. Wenn gesagt wird, ich kann die Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze nicht erkennen, sondern muss dies glauben. Und diese Theorie eigentlich so etwas ist wie ein kollektives und praktisch außerordentlich folgenreiches Glaubensbekenntnis, dem ich mich nur anpassen kann oder auch nicht. Sonst droht mir ja selektive Ausnutzung. Dann ist der Anspruch dieses Neoliberalismus in dem Sinne totalitär, dass er nichts Fremdes duldet und deshalb als Weltform sich setzt. Dann ist auf der anderen Seite aber diese konformistische Gemeinschaft, die nichts Fremdes duldet, die Ideologie einer Volksgemeinschaft, die in sich vollkommen konformistisch ist und nach außen ein Freund-Feind-Verhältnis hat, wie Klein Schmidt mal gesagt hat. Das Wesen des Politischen ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Das heißt, es gibt eine strukturelle Übereinstimmung zwischen dem Totalitarismus der Globalisierung und dem Totalitarismus der Volksgemeinschaft. Das eine wie das andere sind Ordnungen, die nicht wie eine Gesellschaft besondere Individualitäten einschließen, sondern eben ausschließen. Dafür gibt es heute verharmlosende Formulierungen, die absolut geläufig geworden sind. Inklusion und Exklusion. Früher hätte man gesagt, Hayek sagt ja auch Konformismus oder Ausmerzung. Das heißt, in dem Außenverhältnis dieses Populismus, dieses neoliberalen Populismus, drückt sich eine bestimmte Binnenstruktur aus. Und deshalb ist der Rechtspopulismus nicht Neoliberalismus plus Außenabgrenzung, Fremde gleich Feindgesetz, also wenn man so will, Fremdenfeindlichkeit, sondern der Neoliberalismus ist fremdenfeindlich und die Fremdenfeindlichkeit kommt nicht obendrauf. Die Formulierung mit dem Populismus, falls Sie sich daran stoßen, ist eigentlich eine relativ alte. Also man sagt jetzt Rechtspopulismus und ich finde die Formulierung auch in vieler Hinsicht ganz treffend. Es gab in Lateinamerika auf die Krise von 1929-33 sogenannte populistische Regime, die sozialstaatlich klassenübergreifend eine nachholende kapitalistische Modernisierung, Industrialisierung gemacht haben. Tatsächlich klassenübergreifend, der Staat musste es machen, weil diese Länder keine bürgerliche Klasse hatten. Und eine Arbeiterschaft auch nicht in dem großen Ausmaß, also so wie im 19. Jahrhundert man es stilisiert hat in Europa, Bourgeoisie und Proletariat war in Lateinamerika nicht vorhanden. Und so hat man sich daran gewöhnt, in Lateinamerika auch von Volksbewegung zu reden. Es gibt eine klassische, wer von Ihnen Spanisch kann, würde ich Ihnen mal dringend empfehlen, ich fand die Rede ganz großartig. Also Fidel Castro hat 1953 eine Verteidigungsrede gehalten, weil seine Genossen einen Angriff auf eine Kaserne gemacht haben. Die Rede vor Gericht, das Gericht hat ihn halten lassen, ist auf 100 Seiten gedruckt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden er gebraucht hat dafür. 6, 7 werden es wohl gewesen sein. Und in dieser Rede, rhetorisch absolut brillant und auch von der Analyse der kubanischen und lateinamerikanischen Situation, finde ich auch ganz brillant, erklärt er, was das Volk ist. Also warum man von Volksbewegung redet. Volk nennt er diejenigen, die man begrifflich nicht wirklich fassen kann. Das heißt arme Bauern, Menschen, die im Tertiärsektor in den Städten leben, Slumbevölkerung, also eine ganze Palette sehr unterschiedlicher Tätigkeiten, ökonomischer Tätigkeiten mit unterschiedlichen Produktionsweisen, entweder auf Haciendas, die exportorientiert sind oder halbfeudal oder ähnliches. Das Ganze heißt Volk und diese Volksbewegung zielte auf die Abschaffung von Ausbeutung im Land und auf die Abschaffung internationaler Ausbeutung. Da kann man sagen, das war so etwas wie linker Populismus und der Rechtspopulismus zielt nicht auf die Abschaffung von Herrschaft, sondern auf die Verallgemeinerung, Konformismus. In der Krise wird eine konformistische Revolte darin bestehen, dass man nicht die Abschaffung, sondern die Verallgemeinerung von Unterdrückung fordert. Sich selbst zu unterdrücken, indem man andere, das ist ein klassischer Fall, Masochismus, Sadismus, Masochismus, gebiert Sadismus. Nun ist der Neoliberalismus, was den Fremden und den Feind betrifft, nicht identisch mit den Nationalsozialisten oder den neofaschistischen Parteien. Hayek hat 1944 den Neoliberalismus mal begründet in London als ausdrückliche Kritik und die Neoliberalen sind alle Kritiker des autoritären Staates, des Faschismus und des Nationalsozialismus. Und deshalb fungieren als Feinde höchst selten, in ganz großen Ausnahmefällen, Juden. Die kommen da nicht vor. Also Antisemitismus kann man im Großen und Ganzen den Rechtspopulisten nicht vorwerfen. Aber der Mechanismus des Antisemitismus ist da durchaus wirksam, eine Theorie, die sich der Verbrechen der Vergangenheit nicht erinnern kann, wird sie reproduzieren. Und zwar in veränderter Form, nämlich in dieser. Und die Form, um die es hier geht, der Feind, um den es hier geht, das wissen wir alle, man braucht ja jetzt Prophezeiung lesen und so, ist der Islam Muslime. Nun ist es bei jeder Fremdenfeindlichkeit, ich bleibe mal bei dem Wort, oder vielleicht kann ich das Wort einmal kurz erklären, warum ich das nehme. Wenn man den klassischen Liberalismus nimmt, erklärt er die Rechte des Menschen, das heißt aller Menschen. Und der Neoliberalismus kassiert genau die Rechte aller Menschen. Und deshalb ist das hier das abstrakte Wort von Fremdenfeindlichkeit nach meinem Dafürhalten ganz angebracht, weil unter dieser Fremdenfeindlichkeit die verschiedenen historischen Formen, ob Antisemitismus oder Rassismus, ob Frauenfeindlichkeit oder Antiziganismus oder Feindlichkeit gegen Homosexuelle oder gegen Lesben, alles darunter fällt, also alles, was es gegeben hat in der Geschichte, genau wie der Liberalismus mal beansprucht hat, die Utopien der gesamten Geschichte zu verwirklichen, beansprucht der Neoliberalismus, alle Utopien, die es in der Geschichte je gegeben hat, zu negieren. Und in dem Sinne ist der Fremde erstmal ein Abstraktum, fungiert, funktionsfähig sind hier dann vor allen Dingen Moslems. Und wenn man jede Art von Fremdenfeindlichkeit erklärt, ist der Grundfehler schlechthin, ich habe das manchmal in Seminaren gehabt, wenn man über Antisemitismus redet, dann fingen Studenten an, über Juden zu reden. Nichts falscher als das. Weil die Juden sind ja nur eine Projektionsfläche für. Das heißt, man erklärt den Antisemitismus nicht aus den Juden, sondern in dem Fall Auschwitz aus den Deutschen. Und erklärt nur, welche Bedeutung die Juden für die Deutschen haben. Und man erklärt ja überhaupt nicht, wenn man anfangen würde, den Antisemitismus aus den Juden zu erklären, dann würde man sagen, die sind ja selbst schuld. Darauf läuft das ja hinaus. Das heißt, es ist eine Projektionsfläche. Und nun müssen aber diese Fremden als Projektionsfläche auch geeignet sein. Der Psychoanalytiker Fennichel hat mal gesagt, man hat die Juden genommen und nicht die Rotbärtigen, weil die Rotbärtigen eignen sich nicht so gut für den Massenmord. Man braucht bestimmte Eigenschaften, die einen Fremden geeignet machen zur Liquidation. Er muss als Fremd erscheinen, als Bedrohung erscheinen. Und wenn er das nicht erscheint, ist der Antisemitismus nicht das Gerücht, sondern die Lüge über die Juden. Und das ist was anderes. Wenn das jemand als Lüge sofort durchschaut, hilft es nicht. Es muss wahrscheinlich als wahr erscheinen. Also eine massive Täuschung sein. In dem Sinne sind die Fremden immer die Spiegel und das Unheimliche und so weiter. Und deshalb sind Muslime im Moment geeignet, weil sie als Konkurrenz auftreten. Der Neoliberalismus ist gewissermaßen als Glaubensbekenntnis so etwas wie eine Religion ohne Erlösungsversprechen. Also man verspricht nicht, dass es irgendwie in der Transzendenz, dass es irgendeine Versöhnung gibt, die gibt es hier nicht. Weil jedes, was als Versöhnung erdacht wird, führt nur in den größeren Terror. Aber es tritt als Glaubensbekenntnis auf und als sozial höchst destruktiv. Und so ähnlich wird der Islam auch verstanden, als terroristisch, als undurchschaubare Kraft, so sagt Hayek, funktioniert auch die neoliberale Gesellschaft selber, als bedrohlich. Wenn Sie den Aufsatz von Sigmund Freud über das Unheimliche lesen, können Sie relativ viel lernen über diese Mechanismen. Was ist da das Unheimliche, was in uns brodelt, weshalb uns etwas unheimlich erscheint? Es scheint überall möglich, von Einzelgruppen verübt und so weiter. Dann ist das, was Muslime im Moment als Projektionsfläche geeignet macht, ganz im Moment natürlich die Massenflucht. Also das, was die AfD in ihr Programm schreibt, sie scheinen uns zu überschwemmen. So, das ist eine ganz grausame Formulierung, nachdem so viele umgekommen sind. Ich glaube, seit 2000 habe ich mal von der BBC gehört, 35.000 bis 40.000. In den letzten 2 Jahren wurden letztens gemeldet, allein 10.000 Tote auf dem Mittelmeer. Und wenn Sie ganz zynisch werden wollen und würden dagegen rechnen, die Opfer des islamischen Terrors, dann würden Sie auf andere Zahlen kommen. Und das eine und das andere gegeneinander aufzurechnen, geht natürlich nicht. Aber es macht ungefähr deutlich, worum es in beiden Fällen geht. Dann sind natürlich die Flüchtlinge, das steht im AfD-Programm auch so, diejenigen, die haben im Grunde nur die CDU nachgebetet. Sie wollen den Sozialstaat ausbeuten, sie wollen ein besseres Leben führen. Nicht, dass sie überhaupt mehr leben wollen, sondern sie wollen ein besseres Leben führen. Sie gehen deshalb in das Land mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt. Das würde ja jeder machen, vielleicht, wenn man keine anderen Werte hat. Aber hierzulande scheint das so zu sein. Und dann wollten sie die Gemeinschaft aus. Das hat Helmut Kohl auch mal 1982 erklärt. Wer etwas leisten könnte, ohne etwas zu leisten, beutet seinen Nächsten aus. Regierungserklärung 13. Oktober 82. Die AfD braucht doch bloß abschreiben. Dann müssen die Moslems als Sündenböcke geeignet sein. Das heißt, man leidet unter Verhältnissen drin, projiziert das, worunter man leidet, auf Fremde, macht die gewissermaßen zu Sündenböcken, um sich im Inneren umso besser anzupassen, mordet man umso eher nach außen. Wenn man diese Verwandtschaft anguckt zwischen mörderischen Systemen, also dem Neoliberalismus und dem von ihm völlig verdrängten Nationalsozialismus, landet man immer bei zwei Traditionen. Im AfD-Programm steht relativ am Anfang, das wundert mich immer, die Journalisten zitieren immer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und die unterstellen, was Deutschland sei. Im AfD-Programm steht zu Anfang, wir sind weltoffen, aber wir sind Deutsche und wollen Deutsche bleiben. Und da ist die Frage, was ist das? Wer wüsste, was Deutsch ist? Also da wird nicht die Frage beantwortet, ob Deutschland heißt vom Deutschen Bund im 19. Jahrhundert oder zum Deutschen Kaiserreich. Ist es der Nationalsozialismus, die Weimarer Republik, DDR, Bundesrepublik? Sind es Passdeutsche? Die AfD sagt, es ist das Blutrecht, das Abstammungsrecht. Jetzt kann man natürlich gucken, wer stammt von Deutschen ab und wo ist der erste Deutsche. Und wenn man guckt, woher die Idee kommt, Fichte, Johann Gottlieb Fichte, 1808, Reden an die deutsche Nation auf die Frage, was ein Volk sei und was deutsch sei. Und da ist die Antwort verblüffend. Man kann sie nicht begründen und man kann es nicht sagen, aber man weiß es. Deutschland heißt Deutschland als Selbstzweck begründungslos. Und zwar deshalb, 1808, Sie müssen sich die Lage ungefähr so vorstellen. Die napoleonischen Armeen sind in Deutschland, besetzen Deutschland. In den Rheinbundstaaten kommt der Code Civil und so weiter, die französische Lebensart und so weiter. Französisches Recht, das Revolutionsrecht wird eingeführt. Und jetzt fragt Fichte, ob wir noch Deutsche sein können. Und er sagt, wir sind, die Franzosen bieten uns eine höhere Kultur, angenehme Genüsse, sie bieten uns Bildung. Aber wir können es nur genießen, wenn wir etwas anderes sein müssten, denn Deutsche. Und auf die Frage, was Deutsch ist, ist deshalb die Antwort, das kann man gar nicht begründen, weil es ist ja nicht rationalistisch, sondern, was Hayek sagt, antirationalistisch. Es entzieht sich jeder Begründung. Deutschland heißt Deutschland als Selbstzweck und Schluss aus. Und wenn da überhaupt irgendwas steht, was Deutschland bedeuten könnte, dann ist es die Antwort des 19. Jahrhunderts. Abstammung, gemeinsam bewohnter Boden und die Sprache, die sich organisch entwickelt hat. Und diese organische Entwicklung habe ich ja vorhin schon zitiert. Und Fichte begründet das, das ist die Begründung des nationalen deutschen Liberalismus, begründet das, indem er die Französische Revolution kritisiert, wie Hayek sie auch jetzt kritisiert, indem er den Rationalismus kritisiert, und macht das, indem er nicht die Menschenrechte zitiert, sondern dass man im revolutionären Frankreich konnte jeder Mensch dem Sozialvertrag und nicht der Abstammungsgemeinschaft beitreten, rationalistisch. Und diejenigen, gegen die sich seine Kritik vor allen Dingen richtet, sind die Juden, denen man in einer Nacht die Köpfe alle abschneiden müsste, sagt er, damit in ihnen nicht eine einzige jüdische Idee sei. Weil die Juden beanspruchen, das Urvolk zu sein, aber das Urvolk sind die Deutschen. Und da beginnt der Antisemitismus, der nach Auschwitz führt. Weshalb einer der kritischen Theoretiker, Franz Neumann, gesagt hat, das sei ein Vorläufer des völkischen Nationalismus, und ein später folgender Ökonom des Nationalismus, Friedrich Lister, sagt, der Neumann, das war, der schrieb um 1840, das war der erste ausgesprochene Nationalsozialist. Und dann gibt es eine zweite Tradition, es ist viel nach, aber ich finde, das Thema ist ganz interessant. Eine zweite Tradition, das ist die deutsche Gegenaufklärung, und die wird von Hayek immer zitiert, und die Neoliberalen zitieren das, und letztens haben sich die Rechtspopulisten in Wien getroffen, und da war jemand, der wusste sogar noch, was der Wiener Kongress war, die Restauration, und der hat gesagt, wir treffen uns hier am historischen Ort, hier, die deutsche Gegenaufklärung. Friedrich Karl von Savigny, Rechtsprofessor zu seiner Zeit an der neu gegründeten Universität zu Berlin, in Abgrenzung gegen das französische Vernunftrecht, beantwortet die Frage zur Zeit der Gründung des Deutschen Bundes, also wo das Heilige Römische Reich 1806 zusammengebrochen ist, Napoleon kommt und jetzt wird Deutschland neu gegründet als Deutscher Bund. Und jetzt ist die Frage, was ist Deutsch? Also Fichte hat schon gesagt, man weiß es. Aber Savigny sagt, ich weiß es noch ein bisschen genauer. Die Franzosen haben ihre Revolution mit einer Staatsrechtstheorie gemacht. Und wir machen unser Deutschland mit einer Rechtstheorie. Der Neoliberalismus ist ursprünglich gar keine ökonomische, sondern eine juristische, eine Rechtstheorie. Und diese Rechtstheorie besteht darin, dass gesagt wird, auch die Frage, was Deutsch ist, wir haben unsere eigene Rechtstradition, die wir im Unterschied zur französischen und auch zur deutsch-kantischen Aufklärung nicht aufklären, sondern die wir uns sinnverstehend durch Hermeneutik anzueignen haben, das heißt nicht bewusst machen. Das heißt, wir versuchen, eine bewusstlose Rechtstradition bewusstlos zu reproduzieren, uns anzueignen und uns durch Aneignung und Anpassung darin zu bewegen. Und deshalb ist diese Rechtstradition, weil sie selber bewusstlos ist, eine organisch gewachsene Tradition eines organisch gewachsenen Rechts, immer mit der Formulierung, was einen organischen deutschen Staat begründet, mit organisch sich darin bewegenden Bürgern, die einer organischen Tradition folgen. Das Wort organisch ist das Wort schlichte. Organon heißt eigentlich Mittel, aber hier heißt es was anderes. Das heißt hier so das, was man nicht durchschauen kann. Und das wird von Hayek immer zitiert, und dann wird von ihm, falls Sie Hayek lesen und denken jetzt, da hätte er doch noch was mitteilen sollen. Also es gibt noch eine englische Rechtskritik der Französischen Revolution von Edmund Burke, der erklärt zur Französischen Revolution, wir Engländer haben die Revolution immer gehasst. In Klammern, die Engländer waren die Ersten, die eine gemacht haben mit der Glorious Revolution. Weil vorher war Revolution immer der Umlauf der Himmelskörper, und die Engländer haben zum ersten Mal gesagt, wir machen eine Revolution auf Erden. Aber der Burke sagt, wir hassen sie, die Revolution. Wir sind stolz darauf unseren altehrwürdigen Traditionen zu folgen, ohne sie begreifen zu wollen und ohne Vernunftabsprüche dazu erheben. In diesem Sinne ist das, was, man könnte jetzt darüber noch ein bisschen länger reden, den Rechtspopulismus ausmacht, immer genau diese Tradition von Volksgemeinschaft und Globalisierung. Und dass das eine mit dem anderen nicht zusammengeht, sieht man bei der europäischen Integration, die im Namen des Neoliberalismus erfolgt, der gemeinsame Markt, die gemeinsame Währung und genau nach derselben Logik jetzt zerfällt in verschiedene Volksgemeinschaften, die genau das, diese Logik gegen diese Globalisierung wenden, sodass diese Volksgemeinschaften selber eigentlich diese Menschenverachtung, die in der Festung Europa schon mal filmisch zu begutachten war, falls Sie mal Interesse haben. Besorgen Sie sich mal den Film oder im Internet kann man Festung Europa 2000, der Mord auf dem Mittelmeer. Da denken Sie, Sie sind im Jahr 2016, die Massenflucht aus Nordafrika. Damals sind auch schon Menschen umgekommen. Es gab ja auch schon Schengen I und Schengen II und man wusste genau, die Unterscheidung ist zwischen drinnen und draußen. Drinnen schließt man sich zusammen, um nach draußen umso unverschämter zu morden und das zu machen. Und wenn man jetzt die verschiedenen Parteien anguckt, das mache ich doch vielleicht nochmal zuletzt, dann ist interessant, wann die sich gegründet haben, diese Rechtspopulisten. Also relativ wenige, wenn man die FPÖ 1955 mal ausnimmt, aber da war es noch eine liberale Partei, genauso wie die deutschen Liberalen auch mal andere waren als heute, die FDP, dann beginnt das mit der Durchsetzung des Neoliberalismus nach 1973, dann gibt es einen ersten Schub. Ich habe mal geguckt, der Front National in Frankreich 1972 gegründet, die norwegischen Rechtspopulisten 1973. Das ist mal erstmal der Anfang. Dann gab es die einheitliche europäische Akte mit der Festlegung des gemeinsamen neoliberalen Binnenwettbewerbsmarkts. Gegründet haben sich die Schwedendemokraten 1988, zwei Jahre später. In Ungarn, da war die Sache ja schon am Bröckeln, 1988 auch. In Italien die Liga Nord 1989. Und dann kommt die Globalisierung. Die United Kingdom Independence Party, die jetzt feiert und nicht mehr weiter weiß, 1993. Die dänischen Rechtspopulisten 1995, die wahren Finnen 1995. Und dann kommt die Dotcom-Krise, PIS Polen 2001. Und dann kommt die Vorgeschichte der jetzigen Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2006, 2007 und so weiter. Pim Fortuyn in den Niederlanden noch bei der Dotcom-Krise, aber die Partei für die Freiheit in den Niederlanden 2006, die unabhängigen Griechen 2012, die Morgendämmerung der direkten Demokratie Tschechien 2013, AfD Deutschland 2013, Bulgarien ohne Zensur 2014. Und man kann richtig sehen, wie diese Parteigründungen immer auf Krisen erfolgen. Und immer mit dem Ziel genannt werden, was jetzt in Großbritannien auch durch die Medien gelaufen ist, wir erhalten den Neoliberalismus aufrecht. Wir wollen im gemeinsamen Markt bleiben, aber bitte ohne Fremde. Und wie das zusammengeht, also Globalisierung ohne Fremde, den einen Totalitarismus und gleichzeitig den anderen Totalitarismus der Volksgemeinschaft, das wird uns sicher noch viele Jahre beschäftigen. Und wir können, glaube ich, schon mal wetten darauf abschließen, wann es die EU höchstens noch auf dem Papier gibt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie haben Anregungen.